Kundgabe 6042. Empfangen durch Bertha Dudder am 4.9.1954. Todesstunde ohne Furcht. Bereitschaft. Haltet euch immer bereit, das irdische Leben mit dem Leben im geistigen Reich einzutauschen. Dann wird für euch die Stunde des Abscheidens von dieser Erde niemals überraschend kommen. Dann werdet ihr sie auch niemals zu fürchten brauchen. Was ihr denkt und tut, fraget euch stets, ob es recht ist vor meinen Augen. Dann werdet ihr bewusst leben und an eurer Seele arbeiten. Ihr werdet also leben für das jenseitige Reich. Und dieses jenseitige Reich wird für euch das Lichtreich sein, für das ihr nun gern das irdische Leben hingebet, weil es eure wahre Heimat ist. Könntet ihr Menschen es doch alle begreifen, dass ihr nur ein Probeleben führet auf dieser Erde, dass es nicht das eigentliche Leben ist, sondern nur eine Vorbereitung für dieses eigentliche Leben und dass ihr darum immer nur euer Augenmerk darauf richten sollet, es richtig auszuwerten. Ihr aber betrachtet das Erdenleben als allein wichtig und ihr gedenkt zu wenig des eigentlichen Lebens im geistigen Reich, wenn ihr überhaupt an ein solches glaubt. Und eure ganze Kraft verwendet ihr auf völlig unwichtige Dinge und ihr bereitet euch zu wenig vor auf das Leben, das vor euch liegt. Die Todesstunde sollte für euch Menschen zur Stunde der Erlösung werden, die ihr euer Erdenkleid ablegt, um licht und frei einzugehen in ein Reich des Friedens und der Glückseligkeit. Ihr solltet bewusst und froh dieser Stunde entgegensehen und das Erdenleben gern dahingeben, um ein weit besseres dagegen einzutauschen. Ihr werdet aber dieses Bewusstsein erst dann besitzen, wenn ihr im rechten, lebendigen Glauben ein Leben in der Nachfolge Jesu geführt habt, weil ihr dann erst klar erkennet euren Erdenlebenszweck und euer Ziel, weil ihr dann erst wisset um alle Zusammenhänge und also auch um ein freies und seliges Leben im geistigen Reich. Dann ist euer Geist erweckt und dann also bewertet ihr das Erdenleben nur noch gering und ihr strebet bewusst das Leben im geistigen Reich in Licht und Seligkeit an. Belehrt werdet ihr wohl darüber, doch als Wahrheit annehmen werdet ihr es erst, wenn die Liebe in euch ein Licht entzündet hat. Also müsset ihr als erstes in der Liebe leben. Dann wird euch auch der Tod nicht mehr schrecken, denn dann habt ihr schon Verbindung mit dem geistigen Reich. Dann strecken sich aus diesem so viele Hände entgegen, die euch leiten bis an euer Lebensende. Und dann werdet ihr auch jeden Tag auf Erden so leben, wie es mein Wille ist. Dann bereitet ihr euch vor auf ein seliges Ende. Und die Stunde eures Abscheidens von dieser Erde wird für euch sein, das Erwachen zum Leben in Licht und Herrlichkeit. Amen.